Nutze deine Superkraft. Als unsere Vorfahren die Mammuts und die Protodons jagten, ahnten sie nicht, dass sie sie damit ausrotteten. Wir dagegen sind nicht mehr ahnungslos. Wir wissen genau, was wir Löwen, Elefanten, Delfinen und Walen antun. Wir tragen eine Verantwortung für ihre Zukunft. Und selbst du in deinem Alter kannst dich schon für ihren Schutz einsetzen. Du weißt ja, selbst als Kind bist du mächtiger als jeder Löwe und jeder Wal. Klar, Wale sind größer und Löwen stärker, aber dafür bist du im Besitz der Superkraft. Du kannst dir eine Geschichte ausdenken, sie anderen erzählen und gemeinsam mit ihnen etwas auf die Beine stellen. Der Blauwal ist das größte Tier, das jemals existiert hat. Er ist noch länger und schwerer als der größte aller Saurier. Er kann bis zu 30 Meter lang werden und mehr als 150 Tonnen wiegen. Also ungefähr so viel wie 5000 Kinder. Und trotzdem haben Wale keine Chance gegen uns Menschen. Denn von den Geschichten, die wir uns erzählen, und von den Zielen, die wir gemeinsam verfolgen, verstehen die Meeressäuger nichts. Vor 1000 Jahren wurden Wale noch von kleinen Walfängertrupps in winzigen Nussschalenbooten gejagt. Diesen Walfängern, bewaffnet mit einfachen Holzspeeren, entkamen die Wale manchmal noch. Hin und wieder brachten sie sogar ein Boot zum Kentern. Doch irgendwann haben die Menschen auch in den Walfang ihre neue, super erfolgreiche Idee des Zusammenarbeitens eingeführt. Die Idee mit den Unternehmen. Du erinnerst dich an große Unternehmen wie McDonald's? Ja, genau so eine Art von Unternehmen. Nur eben nicht auf Burger und Pommes spezialisiert, sondern auf Walfang. Diese Firmen kauften riesige Schiffe aus Stahl und statteten sie mit Unterwasserschallgeräten aus, um die Wale im Ozean aufzuspüren. Getötet wurden sie mit explosiven Harpunen von großer Reichweite. Dadurch hatten die Wale nicht mehr die kleinste Chance. Sie konnten weder abtauchen noch fliehen, noch die Schiffe zum Kentern bringen. Und wenn es ihnen doch mal gelang, ein Boot umzukippen, was brachte ihnen das? Dann sorgten die Firmen sofort für Ersatz und heuerten eine neue Crew an. Und die Firmen selbst konnten die Wale schlecht zum Kentern bringen. Sie haben ja keine Ahnung, dass es sie überhaupt gibt. Wie soll man sich gegen etwas wehren, was man nicht sehen, hören oder riechen kann? Gegen etwas, das nur in der Vorstellung eines anderen Tieres existiert. Eines Tieres namens Mensch. Und so jagten die Firmen immer mehr Wale und verdienten sich dumm und dämlich, bis die Wale vor 50 Jahren fast ausgestorben waren. Zum Glück merkten ein paar aufmerksame Leute, was da vor sich ging, und beschlossen, die Wale zu retten. Als Vertreter der Gattung Mensch wussten sie natürlich, wie wichtig Geld und gute Zusammenarbeit sind und wie beides funktioniert. Und so machten sie sich ans Werk. Sie schrieben Leserbriefe an Zeitungen, sammelten Unterschriften und schickten sie Politikern. Sie organisierten Demonstrationen und riefen die Leute auf, Produkte der Walfangfirmen zu boykottieren. Und sie verlangten von den Politikern, den Walfang zu verbieten. Viele dieser engagierten Menschen waren übrigens Kinder. Eines dieser Kinder war Kenneth Gormley, ein 11-jähriger Junge aus Amerika. Eines Tages, das war im Jahr 1968, beobachtete Kenneth, wie mehrere Fischerboote mit Hilfe von Stahlnetzen, Tauchern und einem Flugzeug eine Walherde einkreisten. Zu der Herde gehörten auch eine Mutter und ihr Kalb. Der Mutter gelang es, ein Loch ins Stahlnetz zu reißen und zu entkommen. Doch dabei zog sie sich eine tiefe, blutende Wunde zu. Das Kalb schaffte es nicht durch das Loch. Es blieb im Netz gefangen. Kenneth hörte, wie Mutter und Baby einander riefen und beobachtete, wie die Walfänger das Kleine aus dem Netz ins Boot zogen. Das Kalb rief und rief, und die Mutter folgte dem Boot, aber sie konnte ihr Baby nicht retten. Kenneth war so geschockt, dass er sofort alles aufschrieb und seinen Bericht an die Lokalzeitung schickte. Die Zeitung druckte die Geschichte ab, und später wurde sie sogar bei einer öffentlichen Versammlung laut vorgelesen. Das rüttelte viele Leute wach, die sich vorher gar nicht klargemacht hatten, wie grausam die Waljagd ist und wie sehr die Tiere leiden. Aber es brauchte noch viele weitere Zeitungsartikel, Protestbriefe und Demonstrationen, bevor der Druck endlich wirkte und Regierungen weltweit den Walfang verboten. Die Blauwale waren gerettet, zumindest für eine Weile. Doch gefährdet sind sie heute noch immer, ebenso wie viele andere Tierarten. Denn all diese Tiere können sich nicht vor uns schützen. Sie können keine Artikel an Zeitungen schicken, keine Protestbriefe schreiben und nicht demonstrieren. Aber du kannst das. Wenn du verstanden hast, wie das mit der menschlichen Zusammenarbeit funktioniert, könntest du zum Beispiel einen Appell schreiben, ihn in den sozialen Medien posten und Leute für eine Demo zusammentrommeln. Auf diese Weise könntest du bei der großen Tierrettung mithelfen. Und wenn dir ein Wal dabei über die Schulter blicken könnte, würde er dich für einen Superhelden halten. Garantiert.